schaust nur andere an. Und weil ich nicht so gut reden kann, so wie die Boys von nebenan, sprichst du nicht mit mir. Oh, Susie, darling, du findest keinen, der für dich mehr tut als ich, denn ich liebe dich. Abend für Abend seh ich dich, Abend für Abend hör ich dich, Abend für Abend bist du mir so nah. Doch du gehst nur mit anderen aus, nie sagst du, bring mich doch heut nach Haus. Darling, ich halt das nicht mehr aus, sag doch einmal ja. Oh, Susie, darling, du findest keinen, der für dich mehr tut als ich, denn ich liebe dich. Abend für Abend schwör ich mir, Abend für Abend sag ich mir, Abend für Abend red ich es mir ein. Dass du für mich kein Darling bist, weil du ja immer nur die anderen küsst. Aber mein Herz weiß, wie es ist, will nur bei dir sein. Oh, Susie, darling, du findest keinen, der für dich mehr tut als ich, denn ich liebe dich.